Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 126 mit Eddie Jefferson, Meat Lux Lewis, Ernie Cado, Laura Nyro and LaBelle, James Moody, Albert Emmons, King Pleasure, Billy Tate, Phil Upchurch, Pete Johnson, Barry Harris, Bill Henderson, Ray Schatz, Jimmy Nolan und Bill Williams. Railroad Bill was a desperate sport. He shot all the button off a brakesman coat this morning just for day. Then old Railroad Bill, he started around the curve. He started to catch a freight train, but he didn't have the nerve. The bad man, old Railroad Bill. Walked up to the law, he pulled out his fist and put it in his jaw. He was a bad man, old Railroad Bill. Old Railroad Bill, he stood right in the track. I wonder if that freight train ever coming back. He's a bad man, old Railroad Bill. Have a home, all he do is ramble and run around and roam. Is a bad man, old Railroad Bill. Old Railroad Bill, he started round the curve. He started to see the police and didn't have the nerve. He was a bad man, Railroad Bill. In the room, he'd wonder if he'd ever get back to my home. I'm a bad man, Railroad Bill. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, you're my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Whoa, meditate and save your mind. Psychedelic Sally, with a tainted view. Psychedelic Sally, I'm in love with you. Psychedelic Sally, what you searching for? Whoa, find the key and lock the door. Wandering around from town to town, don't know how the deal goes down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand, passing around from man to man. For you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, don't you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Whoa. Come on here and find romance.

Gitarrist und Sänger Bill Williams, 1897 in Virginia, USA geboren, aber schon seit den 1920ern in Kentucky lebend, wo er 1973 starb, erinnert mich nicht nur im Stil und dem Repertoire an Texas Bluesman und Songster Mans Lipscomb. Obwohl Mans Lipscomb wie Williams auch keine Plattenkarriere in der Blues-Ära der 1920er bis 40er Jahre hatte, war er dennoch in Texas nicht ganz so weit vom Schuss wie Bill Williams in Kentucky. Während Lipscomb, ein Altersgenosse von Williams, bereits 1960 erste Plattenaufnahmen machte, geschah das im Falle von Bill Williams erst 10 Jahre später. Da dieser bereits 1973 verstarb und das Country-Blues-Boom-Revival schon wieder im Abklingen war, ist die Anzahl der Aufnahmesessions wesentlich geringer als bei Mans Lipscomb, qualitativ aber durchaus gleichwertig. Bill Williams besang mit Railroad Bill eine real existierende Person, eine Art Mischung aus afroamerikanischer Schinderhannes und Robin Hood namens Morris Slater, der sich unter Beifall der schwarzen Bevölkerung gegen die weiße Autorität auflehnte und etliche Polizisten, Detektive und Sheriffs, die ihn jagten in Revolverduellen, wie man es so aus dem Kino kennt, zur Strecke brachte, bis er 1896 in die Falle gelockt wurde und selbst bei einem Schusswechsel ums Leben kam. Noch 2 Jahre vor der Version von Railroad Bill, die wir soeben hörten, 1968 aufgenommen, war Eddie Jeffersons Psychedelic Sally. Eddie Jefferson, ein Jazzsänger, der für sich in Anspruch nahm, der erste gewesen zu sein, der Texte auf ausgesprochene Jazzinstrumentalkomposition maßgeschneidert zu singen. So stammt der Text von Moody's Mood for Love von Eddie Jefferson, den Hit hatte aber King Pleasure damit, den wir etwas später mit Swan Blues hören werden. Last but not least hörten wir Meets Mambo vom Boogie-Pianisten Meat Lux Lewis mit der Rhythmusgruppe Red Calendar am Bass und Joe Jones am Schlagzeug, aufgenommen Mitte der 50er Jahre. Es folgt zweimal Soul und eine funkige Jazznummer von James Moody an der Querflöte, den wir schon bei Psychedelic Sally am Saxophon gehört haben. Laura Nyro und die Sängerin von La Belle covert 1971 Martha Reeves and the Vandellas Jimmy Mac. Aufgenommen wurde das Ganze nicht etwa in Detroit, Michigan, sondern Philadelphia, Pennsylvania. Produziert wurde es von Kenny Gamble und Leon Huff, aufgenommen in den Sigma Tonstudios. Aber zuerst gehen wir nach New Orleans ins Jahr 1961. Ernie Cado, Mother-in-Law, mit dabei als Basssänger gewissermaßen, Benny Spellman. Mother-in-Law, Mother-in-Law. She worries me so. Mother-in-law, mother-in-law, if she leave us alone, oh, we would have a happy home. Sent from down below. Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, Satan shouldn't be her name. To me, they're about the same. Mother-in-law, mother-in-law. Every time I open my mouth, steps in right to put me out. How could she stoop so low? Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law. Thank you. if she will leave, that would be the solution. And don't come back no more. Mother-in-law. My mother-in-law. We'll be right back. Titel des letzten Liedes bin ich noch schuldig geblieben. James Moody, Good Sense Humor Man von 1973. Ein Zeitgenosse und Tenorsaxophonist von James Moody war Gene Emmons, den hören wir jetzt aber nicht, sondern dessen Vater, Albert Emmons, Boogie-Pianist mit Emmons Stomp. Clarence Beeks, geboren 1922 in Oakdale, Tennessee, ging Mitte der 40er Jahre von seinem Dorf nach New York City, nannte sich fortan King Pleasure und hatte in den 50er Jahren wohl die größte Aufmerksamkeit beim Publikum. Wir hören Swan Blues von 1962, das die Vokalversion von Gene Emmons' Hitting the Jug darstellt. Van Morrison sagte über King Pleasure, seine Art zu singen hatte einen sehr großen Einfluss auf ihn, besonders bei dem Album Astral Weeks von 1968. Doch nun zuerst King Pleasure, Swan Blues und als Gegenpol gewissermaßen Billy Tate aus New Orleans mit Right from Wrong aus dem Jahre 1953. Good. Bye. You know I hate to leave you, baby, but I'm leaving anyway. So long. You knew I'd have to leave you, baby, when you treated me this way. Don't cry. And if it's written for us, baby, maybe some old rainy day I'm gone. Perhaps you'll understand the reasons why you're driving me away. Farewell. Then maybe we can be together in the same old crazy way. Take care. And so long. Goodbye, my darling. I knew I was wrong when I thought that you could return the same love that I have all for you, dear. But you still didn't care enough to ever try to love me. Why didn't you love me? Why didn't you ever love me? Maybe you'll understand the reasons why you're letting me go when, oh, I love you so. Gave you money, comfort too, loved you only you, dear. But you didn't care a thing about me. All you wanted was to have your fun without me. Oh, my darling, how could you hurt me so? Baby, when all I did was love you. Oh, what a terrible, terrible feeling. Now, baby, I'm going away. Dry your eyes and don't you cry, because your tears won't make me stay. I'm really quitting if it's written and it's written. Never start all over again. Maybe then if it's written and the Lord above is willing, maybe then you'll understand the reasons. And maybe we'll be together then, never to part again. I wanna love you, put no one above you, save up and love until I come back again. Perhaps someday I really will come back, but until then, it's over. It's through. True, our love affair is all over, my little baby. Baby, it's all over with, 'cause you said you didn't want me. Don't you cry, because it's all over. Dry your eyes, baby, look to the future. Baby, it's all over, yes, it's over. All over with, all over with, all over with, all over with. Baby, don't you cry, can't you see? I love you, you never love me. Honey, now, please, goodbye. You know I hate to leave you, baby, but I'm leaving anyway, so long. You knew I'd have to leave you, baby, when you treated me this way. Don't cry. And if it's written for us, baby, some old rainy day, I'm wrong. Perhaps you'll understand the reasons why you've driven me away. Farewell. Then maybe we can be together. And we can be together in the same old way. Out to play. Now don't you know you were wrong? Don't you know you were wrong, huh? Don't you know you were wrong? You know right from wrong. I go to work every morning, I come back late at night. When I step in the door, you want to start a fight. Now don't you know you were wrong? Don't you know you were wrong, huh? Don't you know you were wrong? Ourselves a ball. You had your men for the law. They were drinking alcohol. And don't you know you were wrong? Don't you know you were wrong? Don't you know you were wrong? You know right. Went know you're wrong. Don't you know you're wrong? Don't you know you're wrong? You know right from wrong. Phil Upchurch, 1941 in Chicago geboren, startete seine Musikerkarriere als Gitarrist bei den Doo-Wop-Gruppen The Dells and The Spaniels. Das war in den 50er Jahren. Mit bereits 20 Jahren hatte er einen Millionenhit und eine güldene Schallplatte. You Can't Sit Down verkaufte sich außerordentlich gut. Seit Mitte der 60er Jahre war er Hausgitarrist und Bassist bei Chess Records und dem dazugehörigen Sublabel Cadet. Seit den 70er Jahren arbeitete er mit Superstars wie Michael Jackson oder George Benson, der besonders davon beeindruckt war, dass Upchurch keine Noten lesen konnte und es sich trotzdem mit weit über 40 noch nebenbei im Alleingang beibrachte und das zur Perfektion. Das belohnte Benson mit einer teuren und exklusiven Jazzgitarre als Geschenk, was Phil Upchurch wohl so sehr rührte, dass er das Geschenk erst nicht annehmen wollte und erst als Benson versicherte, er selbst spiele die Gitarre kaum und dass sie doch für die größeren Hände von Upchurch viel besser geeignet sei. Ja, nach dieser kleinen Anekdote hören wir The Way I Feel von 1970. Mit dabei waren damals Donny Hathaway am Piano, Louis Satterfield am Bass, der übrigens auch Posaune spielt, aber nicht bei dieser Aufnahme. Also wenn man mal den Namen Louis Satterfield sehen sollte als Posaunist, dann ist das ein und dieselbe Person wie der Bassist. Und Morris Jennings spielte die Drums. Thank you. In dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro hörten wir bereits die Boogie-Woogie-Pianisten Meat Lux Lewis und Albert Emmons. Da macht es Sinn, Pete Johnson folgen zu lassen. Bottomland Boogie. Auf der Höhe des Boogie-Fiebers in den 40er Jahren traten die drei zusammen als Trio auf. Auf Pete Johnson folgt dann das Barry Harris Sextett. Barango wurde 1968 in hochkarätiger Besetzung eingespielt. Kenny Dorham Trompete, Paul Chambers Bass, Billy Higgins Schlagzeug, Pepper Adams Baritonsaxophon und Charles McPherson, eigentlich ein Altsaxophonist, hier aber mal am Tenorsaxophon zu hören, und dann natürlich Barry Harris am Piano und als Bandleader Barango. Thank you. I want you people to know this little gal of mine, I take her everywhere I go. I looked at my suit was new. I looked at my shoes, and they were too. That's why I, oh yeah, love that little gal of mine. Do you know this little gal of mine? Called me last night about 8. This little gal of mine told me now we had a date. Said she'd meet me 8:45. Believe it or not, she was right on time. Why I, oh yeah, love that little gal of mine. Do you know this little gal of mine makes me happy when I'm sad? This little gal of mine loves me now when I'm bad. She knows how to love me down to a T. If she does anything wrong, she keeps from me to my eye. I, oh yeah, love that little gal of mine. Do you know this little gal of mine knows how to dress so neat? This little gal of mine stops traffic now on the street. When fellas start whistling, well, I don't mind. I can't blame them, cause she is fine. That's why I, oh yeah, love that little gal of, oh yeah, love that little gal of, oh yeah, love that little gal of mine. 1955 nahm Ray Charles This Little Girl of Mine für Atlantic Records auf. Diese Eigenkomposition von ihm ging einer Coverversion von Bill Henderson auf VJ Records voraus. 4 Jahre nach Ray Charles, aufgenommen mit einer Jazzband, in der unter anderem Booker Little an der Trompete und Wynton Kelly am Piano zu hören waren. Ich persönlich bevorzuge die Ray Charles Single, aber das ist Geschmackssache. Jazz bleibt für mich trotz allen guten und sehr guten Sängern doch im Großen und Ganzen eine Instrumentalmusik. Oh well, oh yeah. Oh well, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Do you know that this little girl of mine, I want you people to know, this little girl of mine, I take her everywhere we go. One day I looked at my suit was new. I looked at my shoes and they were too. And that's why I love this little girl of mine. Do you know that this little girl of mine makes me happy when I'm sad? This little girl of mine loves me even when I'm bad. She knows how to love me right down to a T. If she does any wrong, you know she keeps it from me. And that's why love the little girl of mine. Not about 8. This little girl of mine told me that we had a date. She said that she'd meet me at 8:45. Believe it or not, but she was right on time. And that's why love the little girl of mine. Do you know that this little girl of mine knows how to dress so neat? This little girl of mine stops the traffic on the street. When the fellas start whistling, well, I don't mind. I can't blame them because she is fine. That's my eye, eye, eye, oh, love that little girl of mine. And that's my eye, eye, eye, eye. So, das war's fast schon mit Framers musikalisches Fundbüro. Jimmy Nolan war ein sehr guter Gitarrist, sonst hätte er wohl nicht bei Johnny Otis und später bei James Brown über Jahre hinweg spielen können und dürfen. Als Sänger konnte er allerdings weder Bill Henderson und schon gar nicht Ray Charles das Wasser reichen, aber das wusste er selbst und schwieg dann seit den mittleren 50er Jahren. Moving on Down the Line von 1955 habe ich trotzdem ins Programm genommen. Es kann nicht alles immer perfekt sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Mein Name ist Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Jimmy Nolan und Moving on Down the Line. Baby, here I stand with my heart in my hand. You said you didn't love me, that you found another man. I'm moving on down the line. About had enough, I wanna get you straight. I'm moving on down the line. I'm moving on, no need to cry. And I gave you all my money like a good man should. You didn't do the things that I thought you would. I'm moving on. A chance for us to get together and try to make romance. I'm moving on down the line. I'm moving on, no need to cry. You know I give you all my money like a good man should. You didn't do the things that I thought you would. I'm moving on.